1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Die Freitag-Nachtausgabe. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Immer freitags offene Runde, freie Themen, Nacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Dieter. Und Dieter ist 74. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Dieter, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Ich habe vor gut 8 Wochen meine erste Liebe, die ich mit 16, 17 hatte, nach über 50 Jahren wieder getroffen durch einen großen Zufall. Das ist ja spektakulär, nach 50 Jahren. Ja, das muss so, ich weiß es auch ja nicht genau, das kann so 51, 52 gewesen sein. Und ist sie noch so hübsch wie früher? Bitte? Ist sie noch so hübsch wie früher? Ja, natürlich. Was war das für ein Zufall? Das war ein ganz kurioser Zufall. Ich habe sie ungefähr, bevor sie mich angerufen hat, das ist ein Zahlendreher bei der Telekom gewesen. Mhm. Und wie das nun genau funktioniert, ich weiß es nicht. Aber 14 Tage vorher habe ich sie mit Bild in der Zeitung gesehen. Ja. Und ich habe sie sofort wiedererkannt, habe dann das Telefonbuch aufgeschlagen und habe auch ihre Adresse rausgefunden, habe mich aber nicht getraut, sie anzurufen, weil ich ja nicht wusste, ob sie in einer Beziehung ist oder was. Weswegen war sie denn in der Zeitung mit Bild? Bitte? Weswegen war sie denn in der Zeitung mit Bild? Ja, das war hier im Ort. Das ging da um eine größere Klinik, der Verkauf oder so weiter stand da an. Ah ja, okay. Also. Und Hast du dich dennoch getraut? Nein, ich habe mich nicht getraut. Ach so. Nein, ich habe mich nicht getraut. Denn es konnte ja sein, dass sie irgendwie in einer festen Beziehung ist oder was. Ich hatte zwar wohl vor Jahren gehört, dass sie geschieden ist, aber sonst haben wir keinen Kontakt gehabt. Mhm. Ja, wie kam es dann? Ja, und dann hat sie mich angerufen und war ganz erstaunt, dass ich am Telefon war und erkundigte sich der und der. Ja, sah ich selbstverständlich. Und jetzt muss ich mal blöd nachfragen. Wieso hat sie dich denn angerufen? Woher wusste sie? Wollte hier in der Stadt eine Familie anrufen. Ja. Und dann ist sie auf meiner Leitung gelandet. Wie und warum? Ach, durch Zufall. Durch großen Zufall. Ja, das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja wirklich verrückt. Hatte ich gerade gar nicht richtig kapiert. Ja. Das ist ja verrückt. Dann ist sie wirklich, dann ist das ja eine Schicksalsfügung, dass ihr euch nochmal jetzt treffen solltet. Das kann man wohl sagen, das war mehr als Schicksal. Das ist ja irre. Habt ihr euch denn dann auch getroffen, persönlich? Ja, wir haben uns dann getroffen. Und zwar den gleichen Tag haben wir uns verabredet. Sie hatte Zeit an dem Tag und ich hatte auch Zeit. Mhm. Ich muss vorausschicken, meine Frau ist seit ungefähr 10 Wochen im alten Pflegeheim. Und ich besuche sie auch 2 bis 3 Mal in der Woche und so weiter. Ja. Aber sie ist auch wegen psychosomatischer Erkrankung da drin. Ja. Und, wie war denn dann das erste Treffen mit dieser alten Liebe? Ja, das erste Treffen, das war ganz toll. Wir haben uns sofort auf Anhieb wiedererkannt, nach diesen langen, langen Jahren. 50 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Über 50 Jahre, ja. Und gleich ein gutes Einvernehmen, gutes Gespräch. Einvernehmlich. Wir haben am ersten Nachmittag, ich glaube 4 oder 5 Stunden miteinander gesprochen und Der Draht war gleich wieder da Da muss man sich ja ganze Leben erzählen, ne? So wie du dein Leben gelebt hast und wie sie wirklich, ihr Leben. Wirklich. Ne? Wie lange habt ihr denn damals miteinander getuchtelt? Ja, wie lange war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Gott, das ist so lange Jahre her. Vielleicht ein Jahr oder Dreivierteljahr was. Und warum ist es damals auseinandergegangen? Das kann ich auch nicht mehr sagen. Weißt du nicht mehr? Nein, kann ich auch nicht mehr sagen. Ist sie denn verheiratet? Sie war verheiratet. Sie ist seit 1976 geschieden. Mhm. Nicht? Was natürlich dabei ist, sie kennt seit über 20 Jahren jemand, der sie ein- bis zweimal in der Woche besucht. Mhm. Und der ist allerdings auch verheiratet, der ist allerdings schon fast 80. Ja. Und bist du ja noch ein junger Kerl dagegen? Kann man sagen. Wie weit wohnt sie von dir entfernt? 20 Kilometer. Ja, das ist ja ein Kleckschen. Ja, oder 18 Kilometer. Könntest du dir vorstellen, dass sich da vielleicht irgendwie nochmal eine Freundschaft oder wie eine nette Bekanntschaft oder eine Freundschaft entstehen könnte? Ja, da ist mehr als eine gute Bekanntschaft mittlerweile draus geworden. Ach so. Ja, natürlich. Das heißt, es hat wieder gefunkt. Aber wie? Ich mag ja gar nicht weiter groß zu fragen jetzt, hast du Gewissenskonflikte wegen deiner sehr schwer kranken Frau? Ja, das weiß sie aber auch. Ich habe gleich den ersten Tag mit offenen Karten gespielt, aber... Wem gegenüber? Deiner Frau gegenüber? Bitte? Wem gegenüber hast du mit offenen Karten gespielt? Der Bekannten. Ist deine Frau dann noch ansprechbar oder ist sie so schwer krank? Ja, meine Frau ist schon ansprechbar. Aber sie wirft viel durcheinander. Mhm. Ich will auch nicht darüber sprechen mit ihr, um Gottes Willen. Nein. Würde sie auch zurückwerfen. Vielleicht hat das eine mit dem anderen ja auch gar nichts zu tun. Nein, und solange nein, du dich nein, noch weiter also, um deine Frau kümmerst und sie ja, besuchst, ist ja alles okay. Ich meine, ich habe nächstes Jahr goldene Hochzeit. Mhm. Und ich meine, wenn man so lange Jahre verheiratet ist, dann weiß man ja auch, was man voneinander gehabt hat. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn deine Frau so erkrankt ist, dass es vielleicht auch die letzte Zeit schon eine sehr schwierige Zeit war. Das war eine sehr schwierige Zeit. Das glaube ich. Ja, das war eine sehr schwierige Zeit. Aber gegen Liebe kann man ja auch nicht ankämpfen. Kann man nicht. Das ist dann jetzt so eine Art spätes Glück, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dich noch intensiver in diese Frau wieder zu verlieben? Auf jeden Fall. Sie ist dann auch so in deinem Alter, auch um die 70 rum? Wir sind gleichaltrig. Auch 74, Wir sind gleichaltrig, ja, natürlich. Ja. Ich meine, wir haben natürlich Themen noch und nöcher. Ja. Wir telefonieren jeden Tag 2 bis 3 Mal miteinander. Telefonrechnungen sind dementsprechend auch hoch, ne? Ja. Kann man sich ja vorstellen. Aber ich habe mich so in die Frau verliebt, wie ich gar nicht ausdrücken kann. Gar nicht erklären kann. Es sei dir geht es genauso. Ja, es sei dir, es sei euch gegönnt, Dieter. Ich finde das wunderbar, wenn man etwas... Ja, was natürlich bei mir jetzt ein großer Zweifel ist, sie sagt mit dem anderen, das wäre nur rein medizinisch, dass sie sich da Massagen geben lässt und so weiter. Hm. Aber ich traue dem Braten nicht ganz, ne? Naja. Denn er kommt jede Woche oder jedes Mal, wenn er kommt, kommt er mit dem Rosenstrauß. Ja, und dann von wegen Massage, nur Massage, ne? Und ja. Was für eine Massage, ne? Fragen wir uns da natürlich gleich. Und Rosenstrauß und so weiter, ich meine, das sagt ja auch viel. Natürlich, der Masseur bringt eigentlich keine Rosen mit. Normalerweise nicht. Aber das Ganze läuft ja jetzt erst 8 Wochen bei euch. Ja. Lass es sich doch mal ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht intensiver werden. Naja, mir aus möchte ich schon intensiver machen, aber sie blockt natürlich ab, nicht? Mhm. Sie blockt ab und sagt, wir wollen das nicht zu intensivieren. Ich meine, wir müssen auch Rücksicht auf die Kinder nehmen. Ich meine, von unserem Verhältnis jetzt weiß niemand was. Das ist praktisch ein Geheimnis von uns beiden. Ich finde, dass ihr das wirklich auch sehr langsam angehen solltet. Aber du in deinem jugendlichen Ungestüm willst natürlich gleich volle Kanne, ne? Höre ich schon. Ja, natürlich. Dieter, aber du darfst natürlich nicht vergessen, währenddessen dich um deine Frau zu kümmern. Ich glaube, das ist nein, auch kein nein, Thema. Also das kommt auch nicht in Frage. Ich besuche auch meine Frau 2 bis 3 Mal in der Woche. Ja. Und das ist auch überhaupt keine Frage. Also ich finde es toll und ich beglückwünsche dich und euch dazu und lass es langsam angehen. Wer weiß, vielleicht ist das nochmal ein ganz tolles neues Erleben für dich und ein neuer Lebensabschnitt. Ja, ich hoffe auf. Ich dränge sie natürlich auch jetzt. Lass uns mal so 2 oder 3 Nächte verreisen und so weiter. Mhm. aber sie hat auch 150.000 Tauben auf dem Dach, ist in zig Vereinen drin und so weiter. Aber sagte, lass uns noch ein bisschen Zeit, vielleicht im neuen Jahr mal. Genau, das ist doch überschaubar. Neues Jahr ist nicht mehr lange hin, Dieter. Nein, das ist nicht mehr lange hin. Ich wünsche einfach viel Glück und, ja, und alles Gute euch beiden. Ja, danke. Tschüss, doch. Dieter. Ja, tschüss, tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, falls ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ich möchte euch jetzt schon mal ein Thema sagen, was wir nächste Woche Donnerstag machen. Und ich bitte euch, euch doch rechtzeitig bei uns schon dafür anzumelden. Nächste Woche Donnerstag möchte ich gerne mit euch sprechen über das Thema »Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht«. Und dann würde ich sehr gerne mit Leuten reden, die etwas erlebt haben, was später einmal in der Zeitung gestanden hat. Also zum Beispiel einen Unfall, ein Verbrechen, einen großen Gewinn oder vielleicht die Begegnung mit einem großen Star. Wer von euch hat so etwas Großes, Besonderes erlebt, das darüber in der Zeitung oder vielleicht sogar im Fernsehen berichtet wurde? Bitte meldet euch für dieses Thema, was wir nächste Woche Donnerstag hier machen, möglichst früh an. Mailt uns, domian@wdr.de. Ihr könnt auch anrufen oder schreibt. Ne, schreiben geht auch noch. Einfach WDR, Redaktion Domian, 1 Live, 50 600 Köln. Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Unser Thema nächste Woche Donnerstag. Bin sehr gespannt, was ihr mir da erzählen werdet. Weiter geht es mit Uwe. Und Uwe ist 48. Morgen Uwe. Uwe hat aufgelegt oder ist weggebrochen. Dann geht es weiter mit Claudia. Claudia ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Claudia, um was geht's bei dir? Ja, also ich bin jetzt im 5. Monat schwanger. Mhm. Und ja, bin aber alleine, so gesehen. Das heißt, der Erzeuger ist weg? Ja, seitdem er das weiß, ist er weg. Ah, das war der Grund der Trennung? Ja, für ihn schon, ja. Wie lange wart ihr denn miteinander zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? Und dann ist der Kerl weg, nachdem du schwanger wirst? Ja, seitdem der Test. Bitte? Seitdem wir den Test gemacht haben, ist er weg. Ist er weg. Und hat das auch so klar begründet, ich will kein Kind und tschüss? Er hat mit mir fast gar nichts gesprochen. Wir haben an diesem Tag den Test gemacht. Mhm. Und ich war auch total geschockt, hab den allein im Badezimmer gemacht und so und hab gedacht, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Weil war ja schon Wochen vorher schlecht und alles. Mhm. Ja, und bin dann rausgegangen und hab nur gesagt, ja, ist so, ne? Mhm. Ist dann nur aufgesprungen, den Test. War aber dann noch 3-4 Stunden hier. Mhm. Ich hab noch eine Tochter, die ist schon größer und mit der hat er dann auch noch gespielt und alles. Mhm. Der war erstmal geschockt, hat alle nacheinander geraucht und da habe ich nur gesagt, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir ihr das sagen? Nee, jetzt noch nicht. Lass uns warten bis zur 12. Woche. Ja. Ja, und irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann ist er einfach ausgeflippt. Sie hat irgendwas nicht weggeräumt oder so. Und hat dann seinen Schlüssel hier, hat er einen Wohnungsschlüssel von mir hingeschmissen und ist abgehauen, wütend. Und wie alt ist deine andere Tochter? Die ist 5. 5, hm. Und da, sie denkt dann natürlich, sie wäre schuld, weil er weg ist. Ne? Hm. Habt ihr auch zusammen gewohnt? Nein, nee. Nein. Er hatte immer noch seine eigene Wohnung. Wie, und das war jetzt euer letztes Zusammentreffen, dass er den Schlüssel hingeworfen hat und ist weggegangen? Ja, dann habe ich ihn versucht immer anzurufen, er ist nicht drangegangen. Und dann habe ich ihm eine Nachricht geschickt, 2 Tage später, dass ich zum Frauenarzt gehe und dass er da hinkommen soll. Und ja, er kam auch dahin. Ah, er kam dahin? Er stand vor der Tür und da habe ich mich gefreut und habe gedacht, ja, der ist ja da. Ja, aber dann ging es rein zum Arzt mit Ultraschall hier und da. Hm. Die hat mir auch gefragt, war das geplant? Und hier und da sage ich, nein, auf keinen Fall. Ne? Hm. Ich bin mitten in der Ausbildung noch und ja, alles durcheinander. Und ja, wollen sie das denn behalten? Und dann, ich habe ihn immer angeguckt, ich habe damit gerechnet, dass er jetzt irgendwas sagt mal. Ja. Nee, ich will das nicht oder sonst was. Hm. Hatte aber nicht, dann habe ich nur gesagt, sag ich, nee, sag ich kann das doch nicht ja umbringen oder was. Ne? Hm. Ja, haben wir einen Ultraschall gemacht, ja, 8. Woche. Die Beine, Arme, Herz, alles schon da. Ne? Hm. Ja, stand nur an der Wand. Ich habe gedacht, er kippt gleich um. Er hat nichts gesagt weiter. Er hat überhaupt nichts mehr gesagt. Die Ärztin hat nur gesagt, ja, freuen Sie sich doch und so. Der war einfach nur fertig und geschockt. Und ja, ja. Ich auch selber. Ich habe nur gelacht, geheult. Ich wusste gar nicht mehr was. So, und dann, wie war die Situation, als er denn aus dem Arztzimmer oder aus der Praxis rausgekommen Ja, also ich habe dann noch gewartet, weil ich musste so viel Medikamente und alles da holen. Ich war wie aufgedreht und er ist schon mal da draußen gegangen und dann unten sag ich, ja, was machen wir denn jetzt? ja, ich muss jetzt gehen. Seffi, du musst jetzt gehen. Hat er sich umgedreht und ist gegangen, wie unter Strom. Hm. Da habe ich mir nur gedacht, ja, der spinnt jetzt. Der ist einfach nur geschockt. Und ich bin dann rumgesprungen und habe mir zur Apotheke hier und da. Ich hatte ja dann genug zu tun erstmal. Ja. Ja, aber danach, er hat sich nicht mehr gemeldet. Nur noch. Das war euer letztes Zusammentreffen? Ja, noch nicht ganz. Dann ging natürlich alles weiter. Und dann kam dann, sagen wir mal, 5 Wochen lang jede Woche eine Nachricht, heute hole ich meine Sachen. Hm. Und ich war schon fix und fertig und saß dann immer hier und habe gedacht, ja, der kommt aber nicht. Hm. Dann habe ich ihn auch geschrieben, ja, ich war wieder beim Arzt und es ist gewachsen hier und da. Er ist auch niemals ans Telefon gegangen. Ja, und jetzt vor 5, 6 Wochen hat er dann seine Anziehklamotten und so alles geholt. Habt ihr dann nochmal gesprochen? Ja, da habe ich zu ihm gesagt, sag ich, ja, wie stellst du das denn vor? Willst du das Kind nie sehen oder was? Hm. Da sagt er zu mir, ja wie, das ist ja auch 50% von dir, das kann ich mir doch nicht angucken. Also er denkt, wirklich, er denkt, ich hätte ihn das irgendwie angedreht. Ja. Wie ist es denn überhaupt zu der Schwangerschaft gekommen, wenn du sagst, du wolltest auf keinen Fall im Moment ein Kind haben, wegen Ausbildung und so weiter? Ja, wie ist das dazu gekommen? Nicht verhütet, würde ich sagen. Ne? Bitte? Ich habe immer, wir haben das immer eigentlich so gemacht, dass ich geguckt habe, so jetzt zum Beispiel, ich weiß das ganz genau, den Tag, da hatte ich 2 Tage vorher noch meine Regel. Da habe ich gesagt, es kann nichts passieren. Gut, das ist natürlich nicht die beste Verhütungsmethode. Nein, das weiß ich selber. Mhm. Und ganz ehrlich, ich hätte niemals damit gerechnet, niemals. Weil meine Regel ist so durcheinander alles, dass ich auch manchmal im Monat gar keine hatte. Deshalb war es für mich jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, ne? Also er unterstellt dir, dass du das bewusst gemacht hast, Das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Und das weißt du, ich habe ihm Briefe geschrieben. Ich habe jetzt nicht mal er ging ja nicht dran. Dann habe ich ihn jetzt wirklich 4 Wochen am Stück mich selbst zusammengerissen und habe nichts mehr gemacht. Keine Nachricht, kein Anruf. Mhm. Es bringt nichts. Er meldet sich auch nicht. Wenn du nichts machst, dann macht er auch nichts. Nein, seit 4 Wochen gar nichts mehr. Seitdem er die Sachen geholt hat, nichts mehr. Ich habe dann gedacht, mit wem soll ich reden, habe ich gedacht. Dann habe ich eine Freundin von ihm angerufen, habe mit der geredet. Hm. Und die hat mir gesagt, du kannst es vergessen, er will es nicht. Hm. Ja, aber es geht doch hier auch um eure Beziehung. Wie war diese Beziehung denn? Das ist das ja, dann denke ich, es war toll. Ja, glaube ich nicht wirklich. Also irgendwas stimmte da nicht. Im ersten Jahr, muss ich sagen, ganz ehrlich, er kam damit nicht klar, dass ich ein Kind hatte. Ja. Das war ein Hin und Her. Mhm. Das erste Jahr, es war furchtbar. Aber die letzten 2 Jahre, er hat sich um meine Tochter gekümmert, Knacks muss die Sache gehabt haben, die du vielleicht gar nicht mitbekommen hast. Manchmal verstellen sich die Partner so sehr, dass man das gar nicht mitkriegt. Denn wenn das wirklich alles im guten Bereich gewesen wäre. Er hat immer gesagt, ich will niemals ein Kind. Immer. Mhm. Das war immer das, habe ich gesagt, lass ihn mal vielleicht irgendwann später oder so. Aber für mich wäre klar gewesen, wäre die Ausbildung jetzt fertig und ich hätte mit ihm geredet, ja, was ist denn mit dem Kind oder so, und er hätte immer noch Nein gesagt, dann wäre die Sache für mich gegessen. Dann hätte ich gesagt, gut, ich bin so glücklich mit ihm, dann kein Kind, weil eins habe ich ja. Wie alt ist er? 37. 37? Ja, 37. Ich verstehe es doch nicht. 37. Und ich habe ja auch eine Mama, sagen wir mal, und die ist dann auch irgendwann ausgeflippt und hat gesagt, kann doch nicht wahr sein. Sie kennt ihn ja auch und sie mochte ihn auch. Hm. Und die ist jetzt vor 3 Tagen zu ihm hingefahren. Und wollte mit ihm reden. Da sagt er, was willst du hier? Es gibt nichts mehr zu reden. Da sagt sie, du kannst mir doch nicht sagen, du sagst heute noch, ich liebe dich, um anderen Tag ist alles vorbei. Hm. Er hat gesagt, diese 2 rote Streifen haben die Liebe zerstört. Das ist krass. Das ist krass. Aber ich glaube dennoch, dass vorher da auch schon irgendwas nicht in Ordnung war bei ihm. Nein, ich habe ja auch diese Kollegin da gefragt, sag ich, weinst du, der hat eine andere oder sonst was? Nein, er hat auch nie gesagt, dass irgendwas... Nichts, wirklich, wirklich. Eine Woche vorher, wir waren noch auf so einem Festival da gewesen. Es war alles super, es war alles in Ordnung. Das ist ein heftiger Schlag. Er hat zu mir noch gesagt, weil er ist noch verheiratet, aber seit, was weiß ich, 8 Jahren getrennt oder was, aber immer noch nicht geschieden. Hm. Und hat gesagt, haben wir auch so ein Gespräch gehabt mit so einer Frau oder und so, nächstes Jahr lasse ich mich scheiden. Hm. Meinst du denn, dass er die Vaterschaft zumindest anerkennt? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin mir sowas von unsicher. Er denkt nur an Geld. Mhm. Ich muss dazu sagen, er kam noch nie mit seinem Geld klar. Mhm. Und ich denke mittlerweile wirklich, kam der hier nur, ich habe ja immer gekocht und so, kam der Ach so, nur so, dass er dich ausgenutzt hat. Ja. Ja. Langsam denke ich so. Aber, Allerdings, er ist mit meiner Tochter überall hingegangen. Er hat sie vom Kindergarten abgeholt. Wir haben alles zusammen gemacht. Da war er nett. Alles, ja. Ja. Wie sind denn deine Gefühle? Sind die Gefühle jetzt auch von deiner Seite aus auch kaputt nach diesem, was passiert ist? Das hört sich so bescheuert an, aber ich liebe ihn natürlich immer noch. Ne? Ja. Ich ja nicht sagen, jetzt von heute auf morgen ist er weg. Mhm. Ich habe mir auch gedacht, was wäre denn, der wird jetzt vor der Tür stehen und wird sagen, ach ja, ich meine das so nicht. Ich vermute mal, der wird aber nicht vor der Tür stehen. Und nein, das wird er niemals mehr. Das heißt, ihr musst dir anfangen, allmählich aus dem Kopf zu schlagen. Ja, natürlich, ich weiß nur nicht, wie. Wie ich das machen kann. Und ich sitze nächstes Jahr hier mit zwei alleine, ne? Ich habe auch überlegt, es überhaupt zu kriegen und ich habe mir da durchgelesen. Ich habe nur noch gekotzt, wirklich. Ich konnte es nicht abtreiben. Also du möchtest das Kind haben, das ist eine klare Entscheidung. Und ja, ich habe mich schon informiert über Adoption und alles und danach saß ich, bist du eigentlich bescheuert? Ja. Das kannst du doch nicht machen. Ich finde so ein Verhalten auch absolut unglaublich. Und ich habe auch jetzt mit seinem besten Freund geredet, der wusste davon gar nichts. Der wusste davon nichts, der war auch vor ein paar Tagen bei ihm gewesen. Ach, dem besten Freund hat das nicht mehr erzählt? Der hat es ihm nicht erzählt. Er hat nur gesagt, ja, ich habe die ein paar Wochen nicht gesehen und da hat er nur gefragt, habt ihr denn Stress oder so? Nein, nein. Er hat erzählt überhaupt kein was. Nach 3 Jahren Beziehung, finde ich, auch wenn so etwas ungeplant passiert, muss man sich zusammenraufen und das gemeinsam, finde ich, ja, und vor allen Dingen, er hat immer am Anfang mal geschrieben, ich kann noch nicht reden, ich kann noch nicht reden. Da habe ich gedacht, gut, der braucht seine Zeit jetzt, um sich zusammenzureißen oder was? Um mit mir zu reden. Da habe ich gedacht, gut, lass ihn in Ruhe. Aber er dreht das jetzt so rum und ich hätte es niemals gemacht. Er weiß das. Ich würde sowas nie machen. Das ist ein herber Schlag, Claudia. Und da musst du jetzt... Ja, meine Tochter, die die pinkelt jetzt wieder ins Bett und alles. Und der muss das auch noch erklären, warum denn der Freund weg ist, ne? Ja, natürlich. Ja, und sie meint immer, sie ist schuld. Da habe ich auch zu ihm gesagt, setz dich mit ihr hin und sag ihr das. Das wäre meine Aufgabe. Ja, sagt er. Da habe ich auch gesagt, wo er die Sachen geholt hat, sag ich so, also liebst du mich nicht mehr? Da guckt er mich an. Unter diesen Umständen kann ich dich nicht lieben. Boah, dann vergiss den, Mensch. Vergiss den, Claudia. Wenn ich das dann, und dann denke ich immer, ich liebe den. Und dann denke ich an den Satz. Ja, ich werde aber, nachts wach. Das ist genau deine Medizin gegen Ich werde nachts wach und denke immer nur, unter diesen Umständen kann ich dich nicht lieben. Sehr richtig. Das ist genau Ich habe nur Angst, dass ich das auf das Kind irgendwie, ne? Dass ich dann denke, wenn das da ist, boah, nur wegen dir ist alles... Das glaube ich nicht, Dennoch, würde ich mal gerne, was diese Angst anbelangt mit dem Kind und wenn es auf die Welt kommt und so, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Aber diesen Satz würde ich mir auch mal wieder hochholen, wenn ich in sentimentale Gefühle käme oder irgendwie in der Vergangenheit. Ja, das ist Wahnsinn. Und ich mache eine Ausbildung und ich muss mich ja jeden Tag zusammenreißen. Ja. Die wissen, dass ich schwanger bin, es weiß aber keiner, dass der Kerl weg ist. Ja, ne? Claudia, du legst bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Und hier ist die Yvonne. Yvonne ist 31. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo Yvonne. Ich bin ziemlich nervös, muss ich sagen. Das macht gar nichts. Das macht mir gar nichts. Ich bin das erste Mal live im Radio, glaube ich. Nee, das zweite Mal. Na gut, wir werden es schon schaffen. Um was geht's denn? Ja, und zwar ist nicht so schön, habe ich dem Kollegen gerade schon gesagt. Ich habe vor 8 Jahren meine große Liebe verloren. Wie verloren? Hallo? Hallo? Ja. Durch einen Unfall. Durch einen Unfall. Das heißt, der Mann ist gestorben. Ja. Ja. Problem an der Sache ist, ist ja schon eine lange Zeit her. Ja. Allerdings, das Problem an der ganzen Geschichte ist, wahrscheinlich komme ich deswegen darauf nicht klar, ist Folgendes, ich habe es zeitgleich geträumt. Ich habe es nicht verstanden. Du hast es zeitgleich? Geträumt den Tod. Ach so. Er ist nachts verstorben. Also er hatte nachts einen Unfall um 12:30 oder 12:40 rum. Und seitdem, muss ich auch sagen, habe ich extreme Schlafprobleme. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und ich bin in der Nacht aufgewacht und dachte mir, scheiße, hier stimmt irgendwas nicht. Und es war auch eisig kalt in meinem Zimmer. Und ich habe auch bei meinen Eltern gewohnt damals. Und Obwohl überhaupt gar nicht zu vermuten gewesen wäre, dass was Schlimmes passiert. Also es war alles normal und alles gut. Und du bist aufgewacht und hast gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ja. Also ich muss dazu sagen, er hatte also davor, ich glaube so 1,5 Jahre vorher einen Arbeitsunfall und das habe ich auch geträumt. Ja gut, ist nicht so wild, aber ich sag mal, ich habe das schon öfter gehabt. Und dieser Unfall, bei dem dein Freund ums Leben gekommen ist, war das ein Autounfall? Jein, also er wurde von einem alkoholisierten Autofahrer umgefahren, ja. Und er war Fußgänger? Ja. Ja. So, dann was hast du denn konkret geträumt? Also ich habe konkret geträumt, wie er von hinten umgefahren wurde und ich habe konkret geträumt, wo das war. Ich habe gesehen, wie er gegen eine Mauer geflogen ist und Und das Schlimme ist, das war auch so. Und dann bist du aufgewacht und warst sehr durch den Wind und sehr in Sorge. Wann hast du denn dann erfahren, dass es wirklich so war? Das war die Nacht von Donnerstag auf Freitag und Samstagvormittag habe ich einen Anruf gekriegt aus Portugal. Ach, das ist im Ausland passiert? Ja, richtig. Er ist Portugiese gewesen. Ah ja. Mhm. Ja, und dann sagte mein Vater nur, ja, Noelia hat angerufen, also eine Freundin von mir damals. Und ich wusste sofort, was er sagt. Also, ich habe sofort gesagt, sag das jetzt nicht. Und ja, es war dann auch so. Also das Schlimme ist auch, ein Kollege von uns, also der Rui, wohnte da auch ziemlich in der Nähe von der Unfallstelle und ist dann halt auch dahin. Und dann wurde er nach Lissabon geflogen mit dem Hubschrauber, war auch noch bei Bewusstsein und hat die ganze Zeit nach mir gerufen. Wie lange wart ihr damals zusammen gewesen, Yvonne? Ja, wir waren noch sehr jung und wir hatten eine sehr offene Beziehung, muss ich dazu sagen. Aber ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt schon über 5 Jahre. Ja, und ja, entsprechend eine sehr große Fernbeziehung. Wenn, wie oft habt ihr euch denn überhaupt gesehen? 1-2 Mal im Jahr nur. Also es war räumlich gar nicht so eine enge Geschichte. Nein, aber ich sag mal so, also wir hatten irgendwo eine Verbindung und ja, das kann man nicht beschreiben, das war halt... Ja, bist du dann zu der Beisetzung nach Portugal geflogen? Nein, konnte ich nicht aus finanziellen Gründen. Ich war damals in der Umschulung. Und Nun ist das Ganze 8 Jahre her. Was ist eine lange Zeit. Ja, und eben. Dich beschäftigt das immer noch sehr heute. Also ich war dieses Jahr das erste Mal wieder in Portugal an sich und habe dann halt auch das Grab besucht, weil ich mir dachte, na gut, vielleicht realisierst du das dann besser, ne, irgendwo. Mhm. Aber du hast es also. Es hat nicht wirklich was gebracht. Du hast es in all diesen Jahren nicht realisiert, wie du sagst. Richtig. Nein, weil das Schlimme ist, er wollte ein Jahr vorher nach Deutschland kommen und ich habe gesagt, 12 Stunden vorm Flug habe ich gesagt, du brauchst nicht kommen. Ich habe irgendwie Torschusspanik oder so gekriegt, ich weiß es nicht, ich war noch jung, ne? Also machst du dir noch Vorwürfe? Ja, eben, das ist das Problem. Hast du denn danach nochmal irgendwie was Gravierendes geträumt, was dann eingetreten ist? Ja. Ich träume, also wenn ich sowas träume, ist das immer was mit Tod. Also es wird dann auch Realität. Also ich habe vor, jetzt im Januar werden es 5 Jahre, das war das letzte Mal, da habe ich geträumt, dass von meiner Tante die Mutter gestorben ist. Die war schwer krebskrank und die lag auch im Krankenhaus. Und ich war bei meiner Oma am Abend vorher und die sagte, ja, wir fahren sie morgen besuchen und ja. Gut, und ich habe dann halt in der Nacht geträumt, dass wir da irgendwie im Krankenhaus waren. Und ich bin dann zu den ganzen Verwandten hin und habe gesagt, so Leute, ihr braucht da gar nicht mehr rein, sie ist tot. Das war auch um 20.01 Uhr nachts. Ja. So, und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf und sie ist um 20.01 Uhr nachts gestorben. Und macht ihr diese... Macht mir Angst. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, das finde ich auch sehr... Ich glaube in der Tat, dass es ganz wenige Menschen gibt, die ja, die so etwas können oder denen, was heißt können, denen über die so etwas kommt. Ich muss es mal so passiv ausdrücken. Ja. Und du kannst dich ja dagegen gar nicht wehren. Nein. Das heißt, du hast im Prinzip den Schock noch in den Knochen, dass dein Freund damals gestorben ist und dass du das dann auch vorher geträumt hast. Richtig. Das ist das Schlimme. Also eigentlich. Diese Diese was? Diese Träumerei halt. Ja, ja, ja. Hast du denn in diesen, du bist jetzt 31 Jahre alt, in diesen letzten 8 Jahren keine neue Beziehung versucht? Doch, ach doch. Doch, das schon. Ja, nein, aber also mir war immer bewusst irgendwo, weiß ich nicht, also da kommt keiner ran. Ne? So. Bist du denn im Moment... Im Moment solo? Nein, ja. Gott sei Dank, ja. Da kommt keiner ran, obwohl das gar nicht so eine vom Alltag bestimmte Beziehung gewesen war damals. Nein. Es war eher eine vielleicht auch idealisierte Beziehung. Ja, habe ich auch schon gedacht, aber da es über so lange Jahre ging und ich sag mal... Na, so lange ja auch nicht, wie du mir gerade gesagt hast. Ja, 5 Jahre. Ach, 5 Jahre waren es. Ach so, ja, ja. 5. Ach so, ja. Nur man hat es halt sehr offen gehalten, ne? Weil wir halt sehr jung waren. Und ich habe auch gesagt, so, hör mal zu, ich kann dir nicht verbieten, andere Frauen kennenzulernen oder einfach nur in eine Kiste zu gehen. Dafür sind wir einfach noch zu jung. Na, und ich hatte da auch. Ich glaube, wenn man 8 Jahre so einen Tod nicht verwinden kann, sollte man sich Hilfe holen. Eben. Finde ich schon. Das hat mir eben kürzlich eine Freundin gesagt und die sagte so, hör mal zu, such dir mal so eine Traumagruppe oder irgendwie sowas in der Art, du musst das irgendwie mal verwinden. Ja, es ist aber bei dir, glaube ich, besonders kompliziert, dass du eigentlich auch jemanden brauchtest, der mit dieser Merkwürdigkeit umzugehen weiß, dass du Dinge vorher träumst. Richtig, das war schon als Kind so. Hast du nicht eigentlich jede Nacht Angst, wenn du schlafen gehst, dass du irgendwas träumst? Ja. Hast du denn auch schon mal was Schlimmes geträumt, was dann Gott sei Dank nicht eingetreten ist? Ja. Das auch? Hm. Ja, ich habe mal gesehen, wie ich sterbe. Ah ja. Beim Unfall auch. Aber wie fürchterlich, wenn du dann aufwachst und hast diese Erfahrung gemacht, dann musst du doch in Panik verfallen sein, nach dem Motto, vielleicht muss ich jetzt auch sterben. Nee, komischerweise nicht. Das nicht? Ja. Nö. Ja. Das war ganz merkwürdig. Nee, irgendwie nicht. Also was diese Trauer anbelangt und dieses lang anhaltende Trauma, was offensichtlich bei dir der Fall ist, finde ich auch, dass du Hilfe brauchst. Wir würden dich gerne im Hintergrund dazu beraten. Wir würden dich gerne auch beraten, was diese Fähigkeit betrifft. Ja, das ist das, was ich mit ihm damals auch zusammen machen wollte, weil ich habe seine tote Mutter gesehen. Ja, die habe ich nie kennengelernt, die Frau, die ist seit 20 Jahren tot. Und was wolltest du mit ihm zusammen machen? Ja, da mal irgendwie irgendwelche Forschungen anstellen, was das ist, weil ich muss dazu sagen, ich kann die Sprache überhaupt nicht. Und es war, als er hier in Deutschland war, ein Weihnachten, und da hatte ich aus dem Nichts irgendwie, war die Mutter auf einmal da und hat mit mir, ja, hört sich jetzt bescheuert an, irgendwie mit mir kommuniziert und komischerweise konnte ich in dem Augenblick, das hielt ungefähr 2-3 Stunden an, konnte ich dann Portugiesisch. Hast du denn fließend. Das hast du ich denn hab's nie gelernt. Fließend? Richtig. Und hast es dann wieder vergessen? Das Komische ist, mir war das die ganze Zeit bewusst. Und das Komische ist, ich konnte das gar nicht, also übersetzen konnte ich es nicht, aber ich konnte es halt sprechen. Und er guckte mich nur an und sagte, willst du mich jetzt verarschen? Also, könntest du das heute auch noch? Was denn? Portugiesisch sprechen? Nein. Nee, das nicht. Nein, also einzelne Wörter, aber ich habe es nie gelernt. Hast du denn das Gefühl, dass dein toter Freund sich in irgendeiner Weise bei dir, nachdem er gestorben ist, bemerkbar gemacht hat? Ja, einmal im Jahr ungefähr. Und was passiert dann? Das ist meistens auch in den Träumen. Mhm. Das ist natürlich dann was Angenehmes, ne? Mhm. Also nichts Negatives oder so. Mhm. Manchmal warnt er mich auch, wie bei meinem Ex-Freund zum Beispiel. Mhm. Aber immer in den Träumen? Ja, in den Träumen, ja. Also ich hatte einmal erst ein Erlebnis, wo ich dachte, ja, irgendwie, als wenn der bei mir ist, so, ne? Aber das war einmal in den ganzen Jahren. Vielleicht, also meistens ist es. Vielleicht bist du wirklich ein medial sehr begabter Mensch. Und ja, aber möchte ich gar nicht sein. Du möchtest gar nicht sein, ich merke schon. Ja, das ist, du wehrst dich dagegen. Mhm. Ja, klar. So. Das ist irgendwo ein Schuss. Das ist nicht schön. Es gibt wenige Psychologen, die sich auch mit diesen Dingen auskennen. Ja, und da würden wir gerne jetzt mal im Hintergrund ein bisschen forschen und dir vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben, wohin du dich wenden könntest, Yvonne. Mhm. Ja, das wäre schön. Vielleicht können wir dir helfen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir dir helfen können. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Und mach weiter so, ne? Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. So, meine Lieben, 1.37 Uhr haben wir jetzt. Und jetzt gibt's eine kleine Domian-Post-Ecke mal wieder. Hi Domian, mein Name ist Simon und ich schreibe dir, weil ich dir etwas sehr Nettes mitteilen möchte oder erzählen möchte. Meine Uroma, sage und schreibe 89 Jahre alt, guckt fast jede Nacht deine Show. Ich schaffe es nicht immer, aber ich höre dich auch sehr oft. Manchmal, wenn wir mit der ganzen Familie am Kaffeetisch sitzen, dann zwinkert sie mir zu und sagt so etwas wie zum Beispiel gestern, der Erste. Und dann weiß ich, sie meint deinen ersten Anrufer. Dabei geht es dann fast immer um irgendwelche Sexgeschichten. Und sie sagt dann, wieder etwas gelernt. Und ich zwinkere ihr zu. Meine Mutter kommentiert diese Szenen immer mit, naja, die Oma und der Simon, die haben wieder ihr Geheimnis. So, dann schreibt Markus, hi Domian, ich habe eine persönliche Frage an dich. In einer deiner letzten Sendungen hast du gesagt, dass du in der Kirche warst, es aber nicht mehr bist. In welcher Kirche warst du und warum bist du ausgetreten? Ich war in der evangelischen Kirche und ich bin ausgetreten, ich weiß es gar nicht mehr so, Anfang 20. Ja, warum? Und das hatte mit der Institution Kirche nichts zu tun. Und das hatte damit zu tun, dass ich damals so, wie ich lange geglaubt habe, nicht mehr glauben konnte. Und dann habe ich mir so überlegt, dass ich es dann auch konsequent machen muss und auch nicht mehr Mitglied einer Kirche sein konnte. So war es vor, naja, wie gesagt, mit Anfang 20. Dann eine Post von Timo aus Sonthofen. Er schreibt, hi Domian, ich möchte etwas zu dem Thema, auch Frauen können Täter sein und Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen. Schreiben. Ich selbst bin im Alter von 12 Jahren von einer Erzieherin zum Sex gezwungen worden. Nicht mit Gewalt, nicht brutal. Aber das macht das Ganze nicht besser. Vielleicht sogar noch schlimmer. Weil sie die Sache damals so gedreht hat, dass ich es ja angeblich auch unbedingt wollte. Und mit diesem Gefühl bin ich dann durchs Leben gegangen. Aber ich wollte es nicht. Ich habe mich immer geekelt. Es war eine Vergewaltigung. Und ich habe fast 20 Jahre gebraucht, mich einem Therapeuten anzuvertrauen. Ich glaube, diese Thematik ist nach wie vor ein großes Tabuthema. Das glaube ich auch, Timo. Und wir behandeln ja immer wieder auch dieses Thema hier in der Sendung. Hatten ja sogar auch mal eine ganze Themennacht. Ich glaube, das Thema hieß damals weibliche Sexualstraftäter. So, dann noch eine sehr nette Mail von Annette. Annette schreibt, hallo Domian, ich habe in den letzten Tagen deine Sendung gesehen und da ist mir sofort etwas aufgefallen. Es ist Adventszeit. Habt ihr da nicht jemanden vergessen? Wo ist der kleine Schneemann, den du jedes Jahr zur Adventszeit auf deinen Tisch aufstellst? Ich hoffe, die Sache wird geregelt. Lieber Annette, ich finde das wirklich ausgesprochen nett, dass du so aufmerksam zuschaust. In der Tat haben wir immer zur Adventszeit, habe ich hier vorne links neben mir einen kleinen Schneemann stehen. Allerdings immer nach dem ersten Advent. Also käme der Schneemann eigentlich erst nächste Woche Montag. Aber wir nehmen deine Mail zum Anlass, heute mal eine Ausnahme zu machen. Und er darf schon vor dem ersten Advent aufgestellt werden, der kleine Schneemann. Der steht jetzt hier. Dafür muss der kleine Hirsch weichen während der Adventszeit. Und weil wir es uns besonders nett hier machen wollen, gibt es dieses Jahr mal eine Neuerung. Eine kleine Kerze. Eine kleine Kerze wird entzündet. Ich hoffe, dass jetzt nicht hier die Alarmanlage oder die Sprenkleranlage angeht im Studio. Dann würde ich alt und nass aussehen. Aber es ist ja nur eine kleine Kerze. Jetzt wollen wir doch mal eine neue Tradition einführen. Und ist das nicht nett? Jetzt im... Oh, die Kerze geht aus. Na, es geht doch wieder. Immer in der Adventszeit steht jetzt hier der kleine Schneemann und eine kleine Kerze. Könnt ihr im Fernsehen dieses Licht überhaupt sehen, diese Kerze? Als Feuer? Ich glaube ja, ne? Kleiner weißer Punkt. So, Ende der Postecke. 1.41 Uhr und 35 Sekunden. Jetzt geht es weiter mit unserer freien und offenen Themennacht heute. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich, mein Licht brennt hier noch, ja, ich begrüße sehr, sehr herzlich den Erwin. Erwin ist 40. Guten Morgen, Erwin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Sprichst du auf einer Freisprechanlage? Nee, ich spreche vom Handy aus. Ich bin jetzt wohl im Krankenhaus. Ja, es halt so. Kannst du irgendwie so gehen, dass es nicht halt? Ja, ich versuche mal, was mehr in die Ecke reinzugehen. Ja, wäre besser. Dann versteht man dich besser. Du bist im Krankenhaus. Ja. Ist das der Grund deines Anrufes auch? Oh, eigentlich nicht. Grund meines Anrufes sind eben halt Beziehungsgeschichten. Ja. Aber trotzdem die Frage, weswegen bist du im Krankenhaus? Wegen meiner Bauchspeicheldrüse. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ja, ich weiß nicht, wie schlimm das jetzt ist, aber so fühle ich mich so relativ ganz gut. Ne? Das ist nur halt... Die hat sich ja vor 5 Jahren mal heftig entzündet. Ach so. Und jetzt hat sie sich halt wieder bemerkbar gemacht und jetzt haben sie halt auf der Bauchspeicheldrüse eine Zyste festgestellt. Naja, naja. Ist sicher schon ernst zu nehmen und muss man behandeln und ein Auge drauf haben. Ja, sicher. Ja. Also, da ist nichts mehr mit Pista und Pasta. Ja, ja. So, jetzt zu der Beziehungsgeschichte. Erzähl mal. Da ging ja darum, letztes Jahr auf meinem Geburtstag hatte ich eine Frau kennengelernt. Mhm. So, da hat sich dann erstmal was Freundschaftliches draus entwickelt. Mhm. Zu der Zeit warst du aber solo. Naja. Ja. Und diese Frau ist halt, sage ich mal, gerne leider verheiratet, hat zwei süße Kinder. Mhm. Und gibt mir eigentlich auch das, sag ich so, was ich eigentlich mein Leben lang so gesucht habe, halt die emotionale Nähe, sag ich mal so. Okay. Mhm. Die Zuwendung halt. Mhm. Aber aufgrund ihres Lebens und meines Lebens ist sie halt leider, wie ich sag, ist sie halt verheiratet. Und wir waren uns schon sehr intensiv schon etwas näher gekommen. Mhm. Ja, und da wurden dann halt bei mir auch wieder Hoffnungen, halt Hoffnungen wagt. Ja, also Hoffnungen in der Richtung, dass das eventuell mehr wird als nur so eine leichte Affäre. Ja, dass da ein bisschen was mehr wird, weil ich wünsche mir ja auch jetzt langsam auch mal Kinder, eine feste Familie. Feste Beziehung, klare Verhältnisse. Ja. Ja. Auf deinem Geburtstag voriges Jahr fing es an. Wann hattest du voriges Jahr Geburtstag? Das war der 28. Oktober. Oktober. Na gut, dann läuft die ganze Sache jetzt schon ein gutes Jahr. Ja, und dann ging das dann, waren wir hier abends mal halt mal so weg, wie das halt so üblich ist, ne? Mhm. Und haben ja doch gemerkt, dass da ein tieferes Verständnis, sag ich mal, so drin ist. Mhm. Ne? Mhm. Dass man unsere Gefühle halt, sag ich mal, so tief irgendwo in der Kindheit irgendwo, denn das, was sie mir ständig immer erzählt haben, was ich so erzählt habe. Also gutes Einvernehmen. Ja, war ein sehr gutes Einvernehmen, da konnte ich wahnsinnig mitfühlen, was ja. Sie sagt. Und sie ging überhaupt auch, ne? Sie ging was? Und sie halt auch, ich habe mich sehr in ihr verstanden gefühlt. So, jetzt ist ein Jahr vergangen. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt aktuell, die letzten Wochen? Ja, jetzt ist der Stand der Dinge, dass wir halt nicht mehr so oft miteinander telefonieren. Aber einmal die Woche ruft sie an, dann rufe ich wieder an und ich habe da auch sehr großes Bedürfnis immer noch nach ihr. Wollte sie sich zurückziehen? Ja, sie hatte sich dieses Jahr aufgrund dessen halt zurückgezogen, weil ich jetzt momentan A, auch ein bisschen arbeitslos bin und B, hatte man mir im April halt dann rum erst für 2 Monate abgestellt. Das Letzte habe ich nicht verstanden. Das ist wirklich ein komisches Geräusch da in dem Raum. Also, weil du, die hat sich von dir zurückgezogen, weil du arbeitslos bist. Und das Zweite, ja. Was war das Zweite? Das Zweite war, im April hatte man mir dann den Strom abgestellt. Ach so, den Strom abgestellt. Hm. Wie, deshalb zieht die sich von dir zurück? Was ist das denn für eine? Ja, ich dachte auch, hinterher, was soll das jetzt hier lassen, da kam ich mir wieder total, wie früher halt, total verlassen vor. Ja, klar. Aber die Antwort kam sie ja doch immer wieder und immer wieder. Und hat sie wieder. Hat sie dir denn, bevor das jetzt so, dieser Rückzug passierte, hat sie dir da schon so Gefühle, also ich will jetzt mal nicht sagen vorgespielt, aber sie hat gesagt, dass sie schon auch Gefühle für dich hat und. Ja, so direkt gesagt, ne, aber irgendwo, zum Beispiel war eine Situation gewesen, die kam dann donnerstags, mir waren am Essen, ich hatte dann Essen, ein bisschen Essen gemacht, Salat. Da meinte sie, ich bin eigentlich ja hier, um die Sache hier zu beenden dann, ne? Ah ja. Ja, ja. Aber irgendwo lagen wir uns trotzdem wieder in der Arme drin. Habt ihr auch miteinander geschlafen? Immer wieder mal? Ja, nicht so direkt, sag ich mal so. Kam schon zu gewissen Handlungen. Ja, also. Mh. Also da war sie gekommen, um eigentlich zu sagen, sie will nicht mehr. Ja. Du aber von deiner Seite aus warst immer interessierter und hättest dir oder könntest dir durchaus vorstellen, eine richtige Beziehung mit der Frau aufzubauen. Ja, und mir hat das ziemlich wahnsinnig Stiche in das Herz reingegeben. Glaube ich. Weißt du, was mich richtig empört, ist, dass die sich zurückzieht, weil du arbeitslos bist und weil du offensichtlich nicht viel Kohle hast. Da kann es mit der Liebe aber nicht so weit her sein. Ja, ich sag immer so, ich weiß manchmal nicht, ob das von ihr oder von mir aus so kommt, weil ich bin nur ein Mensch, ich steige aber ich ganz schnell in irgendwas rein. Mhm. Also ich kann Liebe und Sex nicht so halt nicht so trennen. Mhm. Also, aber im Moment sind die Verhältnisse so, dass ihr eigentlich nur noch ab und zu miteinander telefoniert. Ja, wir telefonieren jetzt nur ab und zu so miteinander und wenn ich sie sehe, dann kommt alles hoch und bei ihr kommt auch vieles hoch. Und ja. Dieses Jahr waren wir auch jetzt auf dem Burgenfest noch gewesen. Da haben wir dann erst eine halbe Stunde so lange uns rumgeküsst, bis der Bus weg war. Ja, aber ich glaube, wie alt ist sie? Sie ist 32. Ja, ich glaube, Erwin, dass ihr beiden als sehr erwachsene Menschen mal einfach ein ganz klares Gespräch führen müsst. Was wollen wir voneinander? Und das versuche ich ja irgendwie dahin zu. Ich habe ja auch schon so zwei Briefe mal, wollte ich ihr mal mitgeben. Und dann kam ja für mich natürlich der Ausschlag gegeben, haben wir vor 14 Tagen. Hm. Ich meine, ich bin halt ein bisschen sensibel, was das alles anbelangt. Hm. Da erzählte sie mir, dass sie beim Tanzen bei uns irgendwo auf der Dorfkirmes ist in der Eifel halt. Habe ich jetzt nicht verstanden. Sie war beim Tanzen? Dass sie dann irgendwo auf einer Dorfkirmes ist beim Tanzen. Ja. Halt erst mal einen anderen Typ wieder kennengelernt. Ach du je. Sie hat auf der Dorfkirmes einen anderen Typ kennengelernt. So. Mensch, klingt mir alles nicht gut. Ja, und da dachte ich, warum erzählt sie mir das? Ja, ist auch vielleicht ganz gut, dass es dir überhaupt erzählt. Dann weißt du, woran du bist. Das Komische ist eben halt, da ist nichts zwischen den zwei. Ja, aber du musst einfach, jetzt wenn du aus dem Krankenhaus wieder raus bist, und ich hoffe, dass das bald der Fall sein wird, musst du sie wirklich klar fragen, was willst du? Wie stellst du das weiter vor? Und wenn du merkst, dass die sich irgendwie rausredet oder dass die nicht deinen Ansprüchen sich entsprechend verhält oder antwortet, dann zieh dich da zurück. Ich habe den Eindruck, ich weiß es nicht genau, aber ich habe den Eindruck, dass du mehr willst als sie und dass sie so ein bisschen mit dir spielt. Und das ist natürlich auf Dauer für dich traurig und verletzend. Dann ist es besser, ganz zu gehen und am Anfang den schweren Schmerz auszuhalten, als immer wieder so diese Stiche abzukriegen. Das ist ja nur das Problem, das ist eben halt meine Gefühle, die hängen irgendwo. Ich habe Angst, wenn ich jetzt sage, tschüss, dass das alles dann rumgeht. Das könnte natürlich sein, aber vielleicht ist es dann auch besser, als wenn das nur so eine halb geahnte Sache ist. Naja, klar, ich sag ja, der Umstand dessen, ich habe ja immer gesagt, die emotionale Tiefe, die kann ich ja mitgeben. Jetzt momentan, klar, gut, die ist ja noch verheiratet dann. Ne? Ja, aber weißt du, nach einem Jahr, finde ich, muss man sich auch irgendwie im Klaren sein, was man nur will. Ein Jahr ist schon sehr lange. Wenn man ein Jahr etwas parallel laufen lässt, ist es schon eigentlich über die Zeit. So, wenn du jetzt raus bist, ich wünsche dir erstmal gute Besserung. Das ist das Allererste, das Wichtigste. Mhm. Dann geh ziemlich radikal an die Sache ran, geh auch an dich radikal ran und nimm dann auch unter Umständen den Kauf, dass es vorbei ist. Dann musst du halt dir was Neues suchen. Aber ja, das Problem ist eben, ich hatte ja noch nie langwierige Beziehungen halt so gehabt. Ja. Und das Hauptproblem in meinem Leben ist halt, dass ich mich eben halt oft sehr sozial isoliert fühle. Mhm. Ich kann in Gruppen reingehen, ich kann da reingehen, ich habe immer das Gefühl, ich bin allein. Mhm. Weißt du was? Erwin, wir rufen dich auch nochmal an. Vielleicht können wir dir in dieser Richtung auch nochmal ein bisschen helfen. Das ist ja noch eine andere Thematik. Mhm. Diese Liebesgeschichte habe ich dir jetzt meine Meinung zugesagt. Mhm. Leg mal auf und dann melden wir uns gleich nochmal. Okay? Ja. Alles Gute. Ja, alles Gute, Domian. Ne? Jo, tschüss. Schön, mit dir mal gesprochen zu haben. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche Donnerstag. Ich möchte mit Leuten sprechen. Also das Thema heißt, meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Wer von euch hat schon mal irgendwas ganz Besonderes gemacht, erlebt oder war vielleicht in eine Sache verstrickt, in ein Verbrechen oder vielleicht habt ihr einen sehr, sehr großen Gewinn gemacht oder gar nicht mal einen ganz großen, sondern habt ein Auto gewonnen und habt aber damit in der Zeitung gestanden oder vielleicht gab es sogar einen Fernsehbericht über euch. Vielleicht hattet ihr auch eine Begegnung mit einem großen Star und seid da abgelichtet worden oder gefilmt worden von den Kollegen. Also meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Das ist unser Thema nächste Woche Donnerstag. Und ich bitte euch, euch schon früh bei uns anzumelden. Am besten per Mail domian@wdr.de oder anzurufen oder halt zu schreiben. Westdeutscher Rundfunk, 1 Live, Domian 50 600 Köln. Marvin, 32 Jahre alt. Hallo Marvin. Ja, schönen guten Abend. Abend, Marvin. Um was Hallo, geht's? Es geht um meine Frau. Ich bin verheiratet seit einem Jahr. Mhm. Und zwar in Russland. In Russland? Ja, ich arbeite in Russland. Du rufst aber jetzt nicht aus Russland an? Nee, gerade nicht, aber normalerweise bin ich immer in Russland. Aber ich bin eigentlich wegen meiner Frau gerade wieder zurück in Deutschland. Achso, aber du bist Deutscher? Ich bin Deutscher. Du bist Deutscher, ne? Genau. Und deine Frau ist Russin? Genau. Mhm. Und wir haben zusammen ein Kind. Das ist jetzt ein Jahr und fünf Tage alt. Ja. Und ich wollte eigentlich eine normale, gute Familie gründen. Und der Background war auch gegeben, aber meine Frau ist heroinsüchtig geworden. Wie kommt das? Ja, das ist eine gute Frage. Also während schon während der Schwangerschaft oder danach? Gott sei Dank nicht, danach. Danach. Mhm. Aber sie sagt, dass auch davor sie schon mal heroinsüchtig war. Ja, stimmt das? Glaubst ja, du das? Ja, gehe ich von aus. Ja. Also ich glaube, klar, also so wie sie damit umgeht, glaube ich auf jeden Fall, dass sie vorher schon mal heroinsüchtig oder auf jeden Fall Heroin genommen hat. Hat sie große Probleme? Wir kriegen jetzt täglich große Probleme, weil sie immer nach Geld fragt, wenn ich mal wieder zwischendurch in Deutschland bin. Hm. Normal sind wir sehr viel zusammen in Russland, wo ich arbeite. Hm. Wo arbeitest du? In Moskau oder irgendwo auf dem Land? Auch, aber auch auf dem Land. Ja. Also es ist immer unterschiedlich, weil ich Landwirt bin. Und weil du was? Weil ich Landwirt bin. Landwirt? Du bist Landwirt in genau. Russland? Bauer. Genau. Bauer in Russland? Genau, ich berate Betriebe in Russland und ich gebe meine Erfahrung aus Deutschland gebe ich weiter in Russland. Das ist interessant. Und dann hast du dich dann gleich in eine Russin verguckt. Nicht gleich, aber irgendwann nach 2 Jahren, ja, genau. Das ist ja verrückt. Und deine Frau wohnt in Moskau? Die wohnt 850 Kilometer von Moskau, was für Russen noch in der Nähe ist. Ist in der Nähe, in Russland ist das in der Nähe, ja. Mhm. Genau. Naja, und das Problem ist, ich habe im Internet mal geguckt, wegen Drogen, wegen Heroin und so weiter, weil damit ist ja auf jeden Fall nicht zu spaßen. Mhm. Und die Schwierigkeit ist halt, dass wir jetzt dauernd in Streit kommen, weil sie eigentlich, seit ich mit ihr zusammen bin, habe ich zweimal gesehen, dass sie Heroin genommen hat. Mhm. Sie hat, als sie mit mir zusammengekommen ist, kein Heroin genommen. Ich gehe mir davon aus, Marvin, entschuldige mich, ich gehe mir davon aus, du hast einen guten Job, dass finanziell auch es euch ganz gut geht, auch in Russland genau, gut geht. Genau, also ja. ich behaupte einfach mal ganz dreist, dass ich jeden Monat das 50-fach verdiene von einem normalen russischen Arbeiter. Ja, und dennoch hat sie wieder... Ja. Und dennoch hat sie wieder zu der Droge gegriffen. Genau. Ohne, dass du weißt, wo die eigentlichen Ursachen liegen. Genau. Und sie ist eine junge Mutter, wo sie eigentlich abgelenkt sein sollte und auch eine Verantwortung haben sollte, dass sie nun wirklich nie mit Drogen in Kontakt kommt. Genau. Sprichst du so gut Russisch, um intensiv und klar mit ihr reden zu können? Ja. Ja, das ja. Mhm. Ja, klar. Also ist nicht so, wie man das oft kennt, dass man halt irgendwie aus dem Katalog und Internet irgendwelche Russen kennenlernt oder aus irgendwelchen Ländern. Nee, habe ich schon verstanden. Nicht berufsbedingt. Also wenn ich bin jetzt irgendwie nicht so ein komischer Sextourist oder sowas. Nee, das habe ich auch, weiß Gott, nicht so verstanden. So, und nu? Wie geht's jetzt weiter? Genau, und das ist, warum ich wirklich, ich höre deine Sendung eigentlich seit Jahren, wenn ich in Deutschland bin. Mhm. Und ich habe im Internet nachgeforscht und auch Freunde gefragt. Im Internet habe ich sehr, sehr wenig gefunden eigentlich über Lösungsvorschläge, was Heroin anbelangt. Mhm. Ich habe immer nur gelesen, was Heroin auslöst. Und meine Freunde und wirklich guten Freunde, das sind 3 Stück, die sagen einfach, Marvin, vergess alles, vergess die Frau, vergess dein Kind, lebe dein Leben und vergess einfach, du hast keine Chance. Nur ich denke einfach, ich habe meine Frau geheiratet, ich liebe meine Frau. Mhm. Und es ist ja nicht umsonst, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich habe nebenbei auch noch ein Kind, was ich über alles liebe. Und da kann ich nicht einfach sagen, ja gut, das kann man wirklich nicht so einfach. Russland und jetzt sie auch wiedersehen. Und da möchte ich einfach mal eine unabhängige Meinung hören, weil ich einfach nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist. Ja, natürlich finde ich auch, dass man jetzt nicht sagen kann, ja nun, da ist jetzt ein Drogenproblem aufgetreten und nun tschüss, vergiss die Frau, vergiss das Kind und lebt dein Leben. Finde ich furchtbar, finde ich verantwortungslos, so einen Rat zu geben. Genau. Nur es haben mir alle gesagt, und ich behaupte einfach mal, wenn ich sage, gute Freunde und 2, 3 Stück ist ja schon eine Menge. Mhm. Und ich behaupte mal, dass sie ein bisschen Erfahrung haben. Wenn auch nicht mehr mit Heroin, aber wissen die auf jeden Fall schon so ein bisschen, wovon die reden. Ich glaube, der Hintergrund der Freunde, die das geraten haben, ist vielleicht das Wissen um die Grauenhaftigkeit dieser Droge. Und dass, wenn wenn wirklich eine gewisse Zeit vergangen ist und vielleicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, man als naher Mensch fast hilflos daneben steht und man kann nichts machen, ja, und wird unter Umständen auch noch mit reingesogen in den... Genau, Domian, nur ich habe durch meine Frau theoretisch alles verloren, was jetzt mit dem Job zusammenhängt, weil ich gesagt habe, mir ist jetzt mein Job egal, ich möchte mich um meine Frau kümmern, um mein Kind, ich lasse meinen Job nebenher laufen. Ja. Nur Leute, die einen bezahlen, die sind an Resultaten gewöhnt und wollen Resultate haben. Sag mal, ich muss jetzt schnell das fragen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie Drogenberatung und so etwas in Russland abläuft. Wahrscheinlich nicht so hoch professionalisiert wie hier. Und schon gar nicht 800 Kilometer von Moskau entfernt. Genau. Ich meine, das wäre natürlich der richtige Weg, dass sie von einem professionellen Drogenberater beraten wird, dass sie betreut wird und das Ganze begleitet wird. Besteht die Möglichkeit, dass du deine Frau nach Deutschland holst und dass sie ja hier lebt? Habe ich auch gedacht. Ich habe meine Frau geheiratet und in Deutschland, also in Düsseldorf, sagt man mir, meine Frau muss einen Deutschkurs nachweisen im Goethe-Institut. Mhm. Nur das nächste Goethe-Institut ist 850 Kilometer entfernt von dem Wohnort meiner Frau. Verstehe. Und der Kurs geht 3 Monate. Und 3 Monate kann schlecht meine Frau ohne das Kind nach Moskau oder nach St. Petersburg gehen, 850 Kilometer, und da mal einen Kurs von 3 Monaten besuchen. Mhm. Ich habe alle Daten, ich habe die Bestätigung vom Bürgermeister in Deutschland, dass ich Geld verdiene, dass ich eine Wohnung nachweisen kann, mit Apostille, mit allem Möglichen. Vertrag der Lage. Nur ohne diesen Kurs, sagen die mir, habe ich keine Chance, meine Frau nach Deutschland zu holen. Ja, nochmal die allerletzte Frage, wir werden dich aber gleich auch nochmal anrufen. Die allerletzte Frage in der Sendung. Du weißt nicht, was deine Frau dazu bewogen hat, wieder zu den Drogen zu greifen. Welche innere Not oder welche... Also ich behaupte, ihr habt es nie besser gegangen als jetzt momentan mit mir. Also allein schon vom Finanziellen. Also für dich völlig unüberschaubar, das Ganze. Gar nicht. Das hat mich ja so geschockt. So, Marvin, die Sendung ist gleich rum. Du legst bitte auf und wir rufen dich aber gleich wieder an. Und beraten im Hintergrund weiter, okay? Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien und offenen Themensendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao.